Das ist nicht irgendeine Geschichte, das ist eine der besten wahren Geschichten im Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Zu jeder Frau, die einen Verstand hat. Zu jeder Frau, die, wenn sie Koran rezitiert, versucht, den Koran zu begreifen und zu verstehen. Dieser Koran endet dein Leben. Denk darüber nach, das ist ein neunjähriges Mädchen. Was für einen Verstand hat das Mädchen? Was für ein Herz hat diese kleine Mädchen? Achtet auf diese Worte von diesem Mädchen. Sie hat gesagt, mein Freund ist der Koran. Mein Freund ist Allah. سبحان فالق الإصباح سبحان الكريم الفتاح سبحان مسخر سبحان من أذهب الليل وأتى بالصباح وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Das ist eine der besten wahren Geschichten im Islam, was heutzutage passiert ist. Er sagt, es ist ein kleines Mädchen gewesen, ein kleines Mädchen, sie war 9 Jahre alt, sie war sehr tugendhaft und sehr fromm, mashallah, obwohl sie klein war. Und sagt, diese Geschichte erzählt ihr eigener Vater. Die Geschichte erzählt ihr eigener Vater, und ihr Vater kommt aus Libanon. Und er sagt, ich habe gelebt in Dammam, das ist eine Stadt in Saudi-Arabien, seit 10 Jahre lang. In diesen 10 Jahren hat Allah subhanahu wa ta'ala mir eine Tochter gegeben namens Jasmin. Ich habe sie Jasmin genannt. Allah hat ihr so viel Ausstrahlung gegeben, so viel Schönheit gegeben. Sah aus, sagt mein Vater selber sagt, sie sah aus wie eine duftende Blume, mashallah. Und ich hatte einen Jungen gehabt, der Name war Ahmed. Also hatte einen Jungen und ein Mädchen gehabt, Jasmin und Ahmed. Ahmed war 8 Jahre älter als Jasmin. Sag und ich habe als Ingenieur gearbeitet in Saudi-Arabien. Sag und ich hatte diese Abitur schon geschafft und alles andere geschafft. Sag, plötzlich Jasmin möchte einfach den Hijab tragen. Von allein ist sie zum Vater gegangen. Niemand hat mit ihr gesprochen. Niemand hat gesagt, du musst den Hijab tragen. Niemand hat sie gezwungen dazu. Sondern das ist diese Fitra in den Menschen. Allah hat uns alle Muslimin erschaffen. Allah hat die Menschen Muslimin alle erschaffen. Ja, alle glauben innerlich, Kinder, wenn du fragst, du siehst die Antwort, Kinder beispielsweise, sie reagieren manchmal nach Fitra. Ja? Sagt, und dieses Mädchen, subhanallah, innerlich, sie hat schon diesen Glauben gehabt. Sie glaubt an Allah, sie fürchtet Allah, obwohl sie so jung war, subhanallah. Und ich sage euch, warum sie das wusste, weil sie den Koran gelesen hat. Das Mädchen hat, als sie 9 war, hat Koran gelesen und sie hat jeden Tag gesessen und Koran rezitiert. Und der Beweis dafür, dass sie den Koran verstanden hat, dass sie, als sie gelesen hat, dass Allah, der Schöpfer subhanahu wa ta'ala, der sie erschaffen hat, der ihr das Leben gegeben hat, der ihr erlaubt zu existieren, er hat zu ihr gesagt im Koran und zu jeder Frau im Islam, zu jeder Frau, die einen Verstand hat, zu jeder Frau, die, wenn sie Koran rezitiert, versucht, den Koran zu begreifen und zu verstehen, weil der Koran ist keine Zeitung, die einfach so gelesen sein wird. Nein. Weil heutzutage, wenn wir Zeitungen lesen, werden mehr betroffen, als wenn wir Koran lesen. Wenn wir Geschichten lesen, Zeitungen, Geschichten oder Serien sehen im Fernseher, wir weinen und lachen die ganze Zeit. Das Beweis, das Lachen und Weinen ist Beweis dafür, dass unsere Herzen betroffen worden von diesen Nachrichten, die wir gesehen haben oder die wir gelesen haben. Aber das Mädchen hat gewusst, das sind die Worte von Allah. Das ist nicht irgendeine Geschichte, Das ist Offenbarung von Allah Jalla fi'ula, der sie fragen wird am Tag der Abrechnung, wenn sie kein Hijab getragen hat, warum sie es nicht getragen hat. Und da gibt es kein Argument yawm al-Qiyamah oder kein, wie sagt man, Entschuldigung für Allah subhanahu wa ta'ala, warum eine vernünftige Frau, eine Frau, die einen Verstand hat, warum sie den Hijab nicht trägt, obwohl sie den Koran liest. Weil dieser Koran yawm al-Qiyamah, ob das für Brüder oder für Schwestern sind, für jeden Muslim, ist ein Argument entweder für dich oder gegen dich. Kommt darauf an. Und es ist eine Pflicht im Islam, für jeden Muslim, der nicht verrückt ist und der die Pubertät erreicht hat, dass er nach diesem Koran lebt. Dieser Koran ist ein Gesetz von Allah Jalla fi'ala. Wenn wir nach diesem Koran leben, wir werden erstmal nicht irre gehen. Erstmal, wir sind standhaft. Wir bleiben auf dem geraden Weg. Das ist unsere Rettung heutzutage. Dieser Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses kleine Mädchen, subhanallah, sie ging zu ihrem Vater, ich möchte Hijab tragen. Der Vater hat es sofort erlaubt. Weil jeder Vater freut sich, wenn er sieht seine Tochter, obwohl sie so jung ist und gerne Hijab trägt. Ja? Jeder Mann freut sich, jeder tugendhafte Vater freut sich. Und sie hat nicht nur den Hijab getragen, ab dann hat sie angefangen zu beten. Weil sie gelesen hat, wieder im Koran, dass Allah ihr befohlen hat, im Koran zu beten. Das Gebet ist eine Pflicht für jeden Muslim und Muslime. Jeder, der einen Verstand hat, ich wiederhole das Wort Verstand, weil Allah hat uns nicht einen Verstand umsonst gegeben. Den müssen wir benutzen. Er ist dafür da, dass wir nachdenken, wenn wir Verse vom Koran lesen. Er ist dafür da, dass wir unterscheiden können zwischen das Gute und das Schlechte. Zwischen die Wahrheit und Lüge. Zwischen das, was mir Nutzen bringt im Diesseits und im Jenseits. Und das, was mich schadet im Diesseits und im Jenseits. Es ist dafür da, dieser Verstand, die Bruder. Und die Zeichen, die wir überall sehen, im ganzen Universum, sind für die, die einen Verstand haben. Und die, die den Verstand benutzen auch. Nicht, sie gehen einfach blind auf diese Erde und sie gucken nicht. Oder sie lesen Koran und deren Herzen sind abwesend. Weil derjenige, der Koran liest und sein Herz ist abwesend, dieser Koran verflucht ihn. Dieser Koran verflucht ihn. Der Beweis, dass du Koran liest und du benutzt deinen Verstand, während du liest, dieser Koran ändert dein Leben. Je mehr du vergleichst dich mit dem Koran, vergleich dich mit den Befehlen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat im Koran. Hast du diese Eigenschaft oder hast du nicht? Besitzt du welche von diesen Eigenschaften im Koran oder gar nicht? Deswegen lesen und nachdenken. Dass dieses Mädchen hat nachgedacht. Allah hat mir befohlen im Koran, diesen Schleier zu tragen. Allah hat mir befohlen im Koran, subhanahu wa ta'ala, fünfmal zu beten am Tag. Fünfmal. Pflicht für jeden Muslim und Muslime zu beten für Allah subhanahu wa ta'ala. Und guck mal, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beim Sterben, sein letzte Worte beim Sterben, As-Salah, As-Salah, wa ma malakat aymanukum. Wenn du jemanden liebst, beim Sterben machst du dir Sorgen um ihn. Du möchtest, dass du nach deinem Tod, dass es ihm gut geht. Und Rasulullah sallam gibt es niemanden, der sich so viel Sorgen gemacht hat für diese Umma wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Es gibt niemanden, der so geweint hat für diese Umma wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt niemanden, der geblutet hat für seine Umma wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sogar er ist dafür nachts gereist zu Allah subhanahu wa ta'ala, wegen dieser Umma. Allah hat ihn befohlen, sagt, ja Muhammad, deine Umma muss 50 Mal am Tag beten. Aber guck dir das an, wie warmherzig dieser Prophet alaihi salatu wasalam, obwohl er sich schämt für Allah subhanahu wa ta'ala, geht nochmal zu Allah zurück, sagt, ja Allah, ist zu viel für meine Umma. Musa traf den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem Allah die Umma befohlen hat, 50 Mal zu beten, Musa sagt, ja Muhammad, geh zurück, deine Umma wird es nicht schaffen. Das ist zu viel für die. Dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, geht wieder zurück zu Allah. Allah reduziert bis 25. Guck, dieser Prophet, was er gemacht hat gegen euch. Dann Prophet Muhammad geht wieder weg, dann trifft er wieder Musa, sagt Musa, ja Muhammad, geh wieder zurück, deine Umma wird nicht schaffen, 25 Mal zu beten. Dann Rasulullah geht nochmal zurück. Allah reduziert wie viel? Auf 5 Gebete. Von 50 Gebete bis 5. Aber Allah hat gelassen die Belohnung von 50 Gebeten. Das heißt, wenn du 5 Mal am Tag betest, du bekommst 50. Die Belohnung von 50 Gebeten am Tag. Das ist die Barmherzigkeit Allah Jalla fi'ula. Aber der Grund dafür war, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der für euch geweint hat, der für euch geblutet hat, der für euch Nächte nicht geschlafen hat, alaihi salatu wasalam. Aber wir lassen ihn heute im Stich, sallallahu alaihi wasallam. Und dann Musa sagt trotzdem, ja Muhammad, geh zurück, deine Umma wird es nicht schaffen. A'udhu billah. 5 Mal, von 50 bis 5. Und heutzutage der Beweis, dass viele Muslimin vernachlässigen das Gebet. Viele beten gar nicht, a'udhu billah. Du hast 5 Mal Verabredung mit Allah am Tag und du gehst nicht hin, schämst du dich nicht? Allah ruft dich 5-mal am Tag, um mit ihm zu sprechen. Und du ignorierst dieses Befehl und diese Einladung? Subhanallah. Dieses Mädchen war anders. Dieses Mädchen hat begriffen, das ist ein Befehl von Allah. Und derjenige, der Allah widersetzt, wird Probleme haben am Tag der Abrechnung. Das Mädchen wollte diese Probleme gar nicht. Und sie hat das sogar aus Liebe getan. Das Wichtigste, sie hat das aus Liebe getan. Sie hat das aus Liebe zu Allah getan, subhanahu wa ta'ala. Und was hat sie noch gemacht? Sie hat jeden Tag regelmäßig Koran rezitiert. Jeden Tag saß sie zu Hause, hat sie Koran rezitiert. Warum rezitiert das Mädchen jeden Tag Koran? Sie genießt diesen Koran. Rasulullah s.a.w. zu Sahaba gesagt, Sahaba, die Allah lieben, Sahaba, die Sehnsucht haben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Geschichten von Sahaba beweisen es auch. Rasul sagt zu Sahaba, wer möchte mit euch, von euch mit Allah sprechen? Sahaba sofort, wie denn, ja Rasulallah? Die haben sich gefreut. Sagt, werft euch nieder. Im Sujud, im Niederwerfung, könnt ihr mit Allah sprechen. Sagt, wenn jemand möchte, dass Allah mit ihm spricht, oder zu ihm spricht, Sahaba sagt, wie denn, ja Rasulallah? Sagt, liest Koran, da spricht Allah zu euch. Also wenn du Koran liest, denk nach, Allah spricht zu dir, Abdullah. Allah spricht zu jedem Muslim im Koran. Zu jedem, der einen Verstand hat. Zu jedem, der ein lebendiges Herz hat. Zu jedem, der aufmerksam ist. Und nicht zu jedem, der unachtsam ist. A'udhu billah. Das kleine Mädchen hat jeden Tag Koran rezitiert. Ich sage einen Vorzug von Koran-Rezitationen. Derjenige, Abdullah ibn Mas'ud sagt, radiyallahu anhu, der Gesandte Allah s.a.w. sagt, derjenige, der eine Buchstabe vom Koran liest, er bekommt für jede Buchstabe 10 Hasanat, 10 gute Taten geschrieben. Er sagt nicht Alif, Lam, Mim eine Buchstabe, sondern Alif ist eine Buchstabe und Lam ist eine Buchstabe und Mim ist eine Buchstabe, sagt Abdullah, Rasulullah s.a.w. Das heißt, wenn du Alif, Lam, Mim liest, hast du 30 gute Taten geschrieben. So einfach, das dauert manchmal ein paar Sekunden. بسم الله الرحمن الرحيم ungefähr so viel sind das, wie viel Buchstaben sind da? 19, das heißt, wie viel hast du? 190 gute Taten, wenn du nur بسم الله الرحمن الرحيم rezitierst. Allahu Akbar. Man sagt, man kann in vier Sekunden kannst du eine Reihe vom Koran lesen. Und diese Reihe enthält zwischen 38 bis 40 Buchstaben. In 4 Sekunden. Und eine ganze Seite im Buch im Koran sind 15 Reihen. Das heißt, 4 Sekunden mal 15 sind wie viel? 60 Sekunden. Das heißt, in einer Minute kann man ganz locker eine ganze Seite lesen. Und 40 mal 15, wie viel sind das? Wie viel? 600. Das heißt, du hast 600 Hasanat, gute Taten mal 10. 6000 gute Taten geschrieben in einer Minute. Wie viel verpassen wir in unserem Leben heutzutage? In einer Minute 6000 gute Taten geschrieben. Wenn du das jeden Tag tust, subhanallah, 6000 mal 30, ich weiß nicht, wie viel das ist. 180.000 Hasanat in einem Monat. Wenn du je eine Minute, in einer Minute, ja, guck mal, wie wertvoll in einer Minute für einen Muslim, am Tag der Abrechnung, wir werden nach einer guten Tat suchen. An diesem Tag, wo kleine Kinder graue Haare bekommen werden. An diesem Tag, wo die Menschen das ganze Ellbogen reinstecken im Mund und beißen darauf vor Angst, wirst du nach einer guten Tat suchen, du findest sie nicht. Bei wem suchst du? Bei deiner Frau, bei deiner Mutter, bei deinem Vater, die Menschen, die dich lieben, die Menschen, die du liebst, weil du hoffst, dass sie dir geben. Dann gehst du zu deiner Frau und sagst, meine liebe Frau, was für ein Mann war ich für dich? Sag, ein netter Mann, ein guter Mann, du hast alles für mich getan, du hast alles für mich gebracht, ich war glücklich mit dir, alles. Am Ende sagt er, okay, jetzt kannst du mir eine gute Tat geben? Sie sagt, warum sagt er eine gute Tat? Sagt, damit ich vor dem gerettet werde, was du hier siehst. Sie sagt, nein, ich liebe dich, ist okay, Alhamdulillah, du warst nett, Maschallah. Sie sagt, Allah khair, aber du kriegst keine gute Tat, weil ich genauso Angst habe wie du. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt im Koran, Yawm al-Qiyama wird nicht helfen können, deine Kinder werden dir nicht helfen, dein Vermögen wird dir nicht helfen, dein Reichtum wird dir nicht helfen, deine Kraft wird dir nicht mehr helfen, nur deine guten Taten werden dir helfen am Tag der Abrechnung. Und im Grab genauso, wenn jemand stirbt, folgen ihm drei Sachen, sein Vermögen, seine Familie und seine Taten. Und das bezeugt jeder, dass sein Vermögen kehrt zurück und seine Familie kehrt zurück, aber seine Taten bleiben mit ihm im Grab. Sonst keine andere. Und diese kleine Mädchen, wie gesagt, Masha'Allah, sie hat immer Koran rezitiert und sagt, jedes Mal, wenn sie von der Schule kam, Sie hat schnell ihre Pflichten erfüllt, also ihre Hausaufgaben gemacht, ganz schnell, damit sie dann Zeit hat, wofür? Für die Anbetung Allahs. Weil die rechtschaffene Frau, das ist ein 9-jähriges Mädchen. Also diese Worte sind für jede Frau, das sind viele, vielleicht 20, 15, 16, 17, 21, 28, ich weiß nicht, wie alt die sind, die Schwestern da unten. Denkt darüber nach, das ist ein 9-jähriges Mädchen. Was für einen Verstand hat das Mädchen? Was für ein Herz hat diese kleine Mädchen? Wie fromm ist diese, das Mädchen hat viel mehr begriffen, als wir begriffen haben. Und diese kleine Mädchen, subhanallah, direkt wenn ihre Pflichten fertig sind, was macht die? Sie macht Wudu, sie werft ihre Teppich auf den Boden und sie fängt an zu beten die ganze Zeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie nutzt ihre Freizeit aus für die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine fromme Frau, sie hat bestimmte Zeit für sich zu Hause zurückzuziehen, das möchte sich zurückzuziehen. Weil diese Anbetung ist ein Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala. Es verbindet dich mit Allah subhanahu wa ta'ala. Warum zieht man sich zurück? Damit man Ruhe hat von alles andere. Man ist frei für Allah. Mein Herz ist frei von allem anderen außer Allah. Alles andere lasse ich hinter mir. Die Sorgen vom diesseitigen Leben, die Sorgen für die Schule, die Sorgen für mein Studium, für die Arbeit, für die Ausbildung, für alles andere lasse ich hinter mir in diesem Moment und ich stelle mich hin vor Allah subhanahu wa ta'ala und ich schüttle mein Herz leer vor Allah jalla fi ala. Ich weine vor Allah subhanahu wa ta'ala und ich setze mich hin und ich denke nach. In Ruhe denke ich nach. Was ist der Sinn von diesen Anbetungen? Was ist der Sinn meines Lebens? Was verlangt Allah von mir? Eine rechtschaffene Frau sitzt allein und zieht sich selber zur Rechenschaft. Sie rechnet mit sich ab. Ist mein Iman stärker geworden? Ist mein Iman schwächer geworden? Trage ich den Hijab, den Allah von mir verlangt? Was passiert mit mir, wenn ich das nicht tue? Ich werde eines Tages sterben und ich werde vor Allah stehen. Mein Chef, vielleicht wegen meinem Chef trage ich den Hijab nicht. Wegen meiner Arbeit trage ich meinen Hijab nicht. Aber was ist, wenn ich sterbe? Wird mir diese Arbeit was nutzen? Wird mein Chef zu Hilfe eilen? Wenn mein Vater sagt nein, wird mein Vater mir helfen, wenn ich am Sterben liege? Wird er vor Allah als Zeuge kommen und mir helfen vor Allah? Wallahi, niemand kann dich retten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Tugendhafte, die sitzt und denkt nach. Und dieser Koran ist die Ernährung für die gläubige Seelen, liebe Brüder. Dieser Koran, sind die Worte Allah, die Allah gesprochen hat, azza wa jal. Und das ist Ernährung für unsere Herzen, für unsere Seelen. Und das ist der Balsam für unsere Herzen. Wallahi, das ist Heilung für unsere Herzen, für unsere Seelen, für alles, liebe Brüder. Das heißt, man setzt sich hin, die Schwester im Islam denkt nach. Allah hat unsere Körper aus drei Teilen erschaffen. Verstand, Herz, als Verstand, Seele und Körper. Verstand, Seele und Körper. Heutzutage, die Menschen kümmern sich viel um den Körper. MashaAllah, duschen mehrmals am Tag, ja, parfümieren, ja, die beste Parfüm, also sogar die teuerste Parfüm muss man kaufen. Davidoff, Fahrenheit, ich weiß wie die heißen alle, Roma und Palermo und weiß Allah wie die heißen. Ja, extra damit man gut riecht. Das ist gut im Islam, Alhamdulillah. Man soll sich um seinen Körper kümmern. Man soll seinen Körper pflegen. Aber liebe Schwestern und Brüder, die Seele zu pflegen, ist besser als den Körper zu pflegen. Weil die Seele ist die, die geehrt wird am Tag der Abrechnung oder erniedrigt wird und bestraft wird. Dein Körper, wenn du stirbst, der Beweis dafür, dass deine Seele wertvoller ist, warum? Wenn du stirbst, die Menschen, die dich am meisten lieben, nachdem du tot bist, die Seele ist raus. Die geht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie wartet auf dich im Barzakh, in dieser Zwischenstation, zwischen diesseits und jenseits, wo die Seelen sich befinden. Aber dein Körper, wenn er 3 Tage lang liegt zu Hause, diejenigen, die dich lieben, werden dich schnell wie möglich aus dem Haus raushaben wollen. Stimmt das nicht? Weil du nicht mehr gut riechst. Du bist eine Leiche, die können mit dir nichts mehr anfangen. Das ist dieser Körper, den du gepflegt hast. Man steckt ihn sofort in die Erde rein. Weg damit. Die wollen dich nicht mehr zu Hause haben. Die vertragen diesen Geruch nicht. Ist es nicht ein Beweis, dass die Seele eher das Recht hat, dass sie gepflegt wird? Also der Körper pflegst du, Alhamdulillah. Aber deine Seele musst du ernähren. Deine Seele. Man sagt, man ehrt den Körper durch das Pflegen. Und die Seele, indem man sie ernährt, durch das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Koran ist das beste Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Das Beste, das ist wie Medizin. Jeder Vers in diesem Koran, jeder Vers ist eine wie Medizin für jede Wunde im Herz. Und das ernährt unsere Seelen, das stärkt unsere Seelen, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Sahaba, wenn sie Koran rezitiert haben, sie haben Gänsehaut bekommen. Und sie haben geweint. Wenn sie Koran gehört haben, das Gleiche. Wie geht es uns heute mit Koran? Haben wir überhaupt eine Beziehung zu Koran? Eher wenig. Und wenn wir den lesen, wir lesen den wie Zeitung. Ja, ich habe gelesen, fertig aus. Hat meine Pflicht erfüllt? Nein. Deine Pflicht musst du richtig erfüllen, wenn du liest. Jeder Vers, den du heute liest, und wenn du nicht danach lebst, hast du Probleme vor Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri, Imam al-Tabi'i. Ein Mann kam zu ihm und sagte zu ihm, bitte sprich in deiner Khutba über die Befreiung von Sklaven. Dann hat er gesagt, okay, mach ich. Die nächste Khutba hat er nicht gemacht. Die zweite Khutba hat er auch nicht gemacht. Die dritte hat er auch nicht gemacht. Erst der vierte Khutba, nach einem Monat hat er das gemacht. Der Mann hat gewartet, sehnsüchtig nach dieser Khutba, nach dieser Rede. Dann am Ende hat er dann darüber gesprochen, dann der Mann kam zu ihm und sagte, ja Hasan al-Basri, ich habe dir vor 4 Wochen gesagt, dass du mit mir, dass du über diese Befreiung von Sklaven sprichst, aber du hast es erst nach 4 Wochen getan. Warum? Sagt er, du willst, dass ich zu denjenigen gehöre, die Allah über die im Koran gesagt hat, sie sagen das, was sie nicht tun? Sagt er, willst du, dass ich zu denen gehöre? Sagt nein. Sagt er, also ich habe erstmal gearbeitet, ich habe Geld verdient, ich habe mir Sklaven gekauft und ich habe sie befreit. Erst dann habe ich darüber gesprochen. Damit ich zu denjenigen gehöre, die das tun, was sie sagen. Habt ihr verstanden? Die Menschen haben begriffen den Koran. Koran ist dafür da, dass man danach lebt, all das in Tat umsetzt. Das ist der Koran. Wenn du auf der Autobahn fährst, du siehst die Schilder, du hältst das Auto an, dann fängst du an, die Schilder auswendig zu lernen. Oder du benötigst diese Schilder, damit du den Weg kennst. Genau, dieser Koran ist voller Schilder, die uns den Weg zeigen zu Allah. Dieser Koran ist unsere Rettung im Diesseits und im Jenseits. Es ist unsere Rettung. Und derjenige, der Koran rezitiert in diesem Leben, liebe Brüder, hat eine große Ehre, Yawm al-Qiyam. Allah sagt, Abdi, rezitiere den Koran, wie du im diesseitigen Leben Koran rezitiert hast. Und sagt, je mehr er rezitiert, jeden Vers, den er rezitiert, er steigt auf im Paradies. Und sein letzter Platz im Paradies ist mit dem letzten Vers im Koran, Vers, den er rezitiert hat in diesem Leben. Das heißt, tausende von Versen, er hat tausende hohe Stufen im Paradies erreicht. Für den, der jeden Tag Koran rezitiert. Und Koran wird Yawm al-Qiyamah, alles, wie sagt man das, als Verteidiger kommen. Der wird die Menschen verteidigen, die immer den Koran rezitiert haben und nach Koran gelebt haben. Allahu Akbar. Wie gesagt, diese kleine Mädchen hat immer gebetet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, die hat sehr, sehr schöne Stimme gehabt, mashallah. Die hat zu Hause natürlich rezitiert, nicht vor den Männern draußen, sondern alleine für sich zu Hause. Und jedes Mal, der Vater geht zu ihr, weil sie war sehr beschäftigt mit der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Achtet immer darauf, die ist 9 Jahre alt. Und dann sagt der Vater, geh doch spielen mit deinen Freundinnen. Warum gehst du nicht spielen? Sie will nicht, sagt, ich habe keine Zeit zum Spielen. Das heißt, das ist ein reifes Mädchen gewesen. Sehr reif war das Mädchen, mashallah. Dann hat er gesagt, du hast doch Freundinnen, geh mit denen spielen. Achtet auf diese Worte von diesem Mädchen. Der hat gesagt, mein Freund ist der Koran. Jetzt kommen die Worte von das Mädchen raus, von einem Herz, der voller Licht ist. Sagt, mein Freund ist das Buch Allah Azza wa Jalla, das ist der Koran. Sagt, mein Freund ist Allah. Mein Freund ist Allah. Was für schöne Worte hat das Mädchen. 9 Jahre alt. Wer von uns hat je eine Frage bekommen, wenn sein Vater sagt, geh spielen, sagt, okay Vater, springt auf dem Fenster sogar. Er springt. Weißt du, wie ob er vom Gefängnis befreit wurde, damals. Aber das Mädchen, was für einen Kopf die hat, wie schlau das Mädchen ist, wie clever, was für ein Licht die im Herzen trägt. Das heißt, das Mädchen ist recht geleitet von Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, mein Freund ist der Koran. Weil dieser Koran wird auch ihr Freund sein im Grab. Und wird ihr Freund sein am Tag der Abrechnung. Und sagt, mein Freund ist Allah. Und wer sein Freund Allah ist, braucht er noch einen Freund? Wallahi, du brauchst keinen Freund. Allah genügt. Jalla fi Allah. Das heißt, das Mädchen empfindet Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht jeder sagt diese Worte. Und sagt der Gelehrte hier, sagt, Ni'ma al-Sadiq, das ist der beste Freund, den du genommen hast. Das sind die besten Freunde, die du genommen hast. Weil diese Freunde nutzen dir auch was. Wir haben gestern gesagt, dass wenn wir sterben, wir werden im Grab, unsere Familien werden uns tragen und zum Friedhof bringen. Sie werden uns ins Grab hineinstecken, dann werden sie uns verlassen. Und Allah sagt, Abdi, fit-turabi dafanuk. Ya Abdi, fit-turabi dafanuk. Wa dhahabu wa tarakuk. Aw rahu wa tarakuk. Wa anbaqu ma'aka lam yanfa'uk. Wa lam yabqa laka illa ana. Wa ana al-hayy alladhi la yamut. Allah sagt ungefähre Bedeutung, Abdi, wir haben dich ins Grab gesteckt, in die Erde gesteckt. Und sie gingen fort. Und sie haben dich allein gelassen. Die, die dich lieben. Vielleicht eine Nacht vorher habt ihr alle zusammengesessen. Ihr habt alle gelacht. Ihr wart alle glücklich. Ihr habt Kekse verteilt. Ihr habt Fernsehen geguckt. Ihr habt, mashallah, euch, sag mal das, geschmust mit Kindern, mashallah. Ihr habt mit Kindern Spaß gemacht. Ihr habt Tee getrunken. Ihr habt zusammen gegessen. Torte geschnitten und verteilt. Ihr habt gefeiert. Am nächsten Tag bist du im Grab und die haben dich allein gelassen. Weil niemand darf dir Gesellschaft leisten dort. Niemand. Diese Leute, die dich lieben, jetzt haben dich allein gelassen, Abdi. Sie sind weg. Aber Allah sagt, auch wenn sie bleiben, sie werden dir nichts nutzen. Sie werden dir nichts nutzen können, ja, Abdi. Aber ich bin geblieben mit dir, Abdi. Und ich bin der Lebendige, der nicht stirbt. Also, wer ist dein Freund? Wenn Allah dein Freund ist, er ist immer mit dir. Im diesseitigen Leben, im Grab, im Friedhof, wenn du allein bist im Grab, Allah wird für dich da sein. Weil das beweist mit in diese Worte, hat sie gesagt, warum? Weil sie sich geborgen fühlt, wenn sie die Worte Allah rezitiert, weil sie sich geborgen fühlt, wenn sie Allah gedenkt und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, ich leiste Gesellschaft, derjenige, der mich gedenkt. Wenn du Allah gedenkst ganz allein, Allah, subhanahu wa ta'ala, leistet dir Gesellschaft in diesem Moment. Und du darfst mit Allah sitzen, yawm al-qiyamah, privat. Sag eines Tages, jetzt fängt die Geschichte an, eines Tages, das kleine Mädchen hat Bauchschmerzen bekommen. Als sie schlafen gehen wollte, sie bekam Bauchschmerzen. Dann habe ich sie genommen, sagt der Vater, ich habe sie dann genommen zum Ambulant. Sagt man, was haben die denn gemacht? Sie haben ihr einfach Beruhigungsmittel gegeben, also Schmerztabletten gegeben. Sagt, was passiert? Das Mädchen hat 2 Tage lang keine Schmerzen gehabt. Aber dann nach 2 Tagen kehren die Schmerzen wieder zurück. Und dieser Zustand vom Mädchen hat sich immer wiederholt. Sie bekommt diese Beruhigungsmittel, 2 Tage kein Schmerz, dann bekommt sie wieder Schmerzen. Sagt aber der Vater, sagt, ich habe nur gedacht, das sind kleine Bauchschmerzen. Ich habe mir die Sache nicht ernst genommen. Sagt, und hat er gearbeitet in Saudi-Arabien in einer Firma. Sagt, diese Firma, subhanallah, Allah will, subhanahu wa ta'ala, diese Firma hat eine andere Firma geöffnet in Amerika. Ja, dort. Sagt, und die haben mir angeboten, als Direktor dort zu arbeiten. Sagt, dann habe ich dieses Angebot angenommen. Sagt, nach einem Monat bin ich mit meiner Familie, mit Jasmin und Ahmed und meiner Frau verreist nach Amerika. Sagt, ich kenne euch, natürlich, das hat er empfunden, er sagt, das war schon lange her, sagt, ich kann euch dieses Gefühl der Freude nicht beschreiben, weil ich jetzt in Amerika bin. Ja, so sagt dieser Mann diese Worte, was er empfunden hat damals. Und er sagt, jeder hat den Wunsch, dahin zu fliegen. Jeder hat den Wunsch, dahin zu fahren, nach Amerika, um Spaß zu haben, Dunya zu haben. Sagt, nach 2 Monaten, als wir dort waren, in Amerika, die Schmerzen sind wieder aufgetaucht. Sehr starke Schmerzen. Sagt, dann habe ich sie zu einem Doktor genommen, einem Muslim. Sagt er, sagt man das, Internist, glaube ich, heißt es. Sagt, dann hat er sie richtig, hat sie richtig untersucht. Sagt, dann hat er mir gesagt, nach einer Woche komm wieder zurück. Er hat Blutabnahmen gemacht. Sagt, komm nach einer Woche zurück. Und wir werden, inshallah, welche sagen die Ergebnisse. Sagt, du brauchst ja keine Sorgen zu machen. Ich denke, das ist nichts Schlimmes. Dann die Worte, sagt dieser Vater, sagt, die Worte von diesem Arzt haben mich beruhigt, weil er gesagt hat, es ist nichts Schlimmes. Sagt dann, subhanallah, sagt, als er das mir gesagt hat, ich habe meine Familie gepackt, dann sind wir nach Dings Orlando, das ist ein Ort in Amerika, sagt, das ist wie Phantasialand und solche Sachen ähnlich, wo Kinder spielen können und tagelang verbringen können. Sagt, ich wollte meine Tochter extra dahin nehmen, weil sie nie im Leben gespielt hat. Sagt, ich wollte, dass sie sich ein bisschen spielt, weil sie noch jung war. Sagt, ich habe die ganze Familie dahin genommen, damit sie Urlaub machen, hat der Vater gesagt. Obwohl der Vater natürlich auch tugendhaft war, hat gebetet und alles mögliche. Er sagt, dann habe ich gesehen, das erste Mal meine Tochter war sehr glücklich und hat gespielt. Also sie hat sich verhalten wie ein kleines Mädchen, wie ein 9-jähriges Mädchen. Er sagt, subhanallah, während wir dort waren, haben Spaß gehabt, alhamdulillah, plötzlich klingelt mein Telefon. Er sagt, als das Telefon angefangen hat zu klingen, sagt, ich dachte, mein Herz fällt runter von seinem Platz. Er sagt, keiner hat mein Telefon hier, Telefonnummer hier. Wer kann das sein? Sagt, ich wollte nicht dran gehen, dann habe ich überlegt, dass es der Arzt sein kann. Sagt, dann bin ich dran gegangen. Plötzlich sagt, der Arzt sagt es ungefähr zu ihm, auf seine Sprache hat gesagt, also Herr Ingenieur, sagt er, Sie, tut mir leid, ich will nicht gerne stören. Ich bin der Dr. Steven, heißt er. Sagt, ich bin der Arzt von Jasmin. Sagt, können wir uns unbedingt treffen? Wir müssen uns unbedingt treffen, hat er gesagt, schnell wie möglich. Und sagt, als er das gesagt hat, das hat angefangen, mein Herz zu zittern. Weil ich wusste, es geht um meine Tochter. Und wenn jemand eine Tochter hat, ist die Liebe zwischen Vater und Tochter ist außergewöhnlich. Da ist wirklich viel Liebe dazwischen. Also viel Geborgenheit, viel Liebe, subhanallah. Wenn die Tochter ein Haar berührt, der Vater ist der am meisten betroffen ist. Das ist besondere Liebe zwischen Vater und Tochter, mashallah. Sagt dann, habe ich gesagt, okay, ich komme. Dann hat er gesagt, ich muss aber, du musst unbedingt deine Tochter mitbringen, denn ich habe viele Fragen an Jasmin. Dann hat der Vater gesagt, überleg, was soll ich jetzt die Kinder sagen, die freuen sich jetzt hier, die Familie freut sich, was soll ich ihr sagen? Dann hat er gesagt, inshallah, hat er gesagt, am nächsten Tag, nach 5 Tagen bekam er einen Anruf, hatte dann seine Familie gesagt, wir müssen unbedingt zurück, weil ich arbeiten muss. Die ganze Familie war, alhamdulillah, einverstanden damit. Und die haben gesagt, aber wenn im Sommer, müssen wir alle zusammen zurückkehren und versuchen, ein bisschen wieder Spaß in diesem Ort zu haben. Dann hat er gesagt, inshallah, ich verspreche euch das. Dann sagt er, als er dann dort angekommen sind, bei diesem Doktor, dann sind sie reingegangen. Dann hat der Arzt gesagt zu Jasmin, willkommen Jasmin. Wie geht's dir, Jasmin? Dann hat sie direkt gesagt, mir geht's gut, alhamdulillah. Aber ich habe ein bisschen Schmerzen und ich fühle mich schwach. Ich weiß nicht warum, sagt sie. Das ist ein kleines Mädchen, 9 Jahre alt, mashallah. Aber guck mal, die hat Schmerzen. Aber sie klagt nicht. Sie sagt, alhamdulillah, mir geht's gut. Alhamdulillah. Und dann der Arzt hat angefangen, viele Fragen zu stellen. Am Ende nickt der Direktor, also dieser Doktor, seinen Kopf nach unten und sagt zum Vater, komm bitte rein. Andere Zimmer. Er will mit dem Vater ganz allein sprechen. Sagt, als wir dann reingegangen sind, sagt, wie ob ein Blitz mich getroffen hat. Weil er sich jetzt Gedanken macht um Jasmin. Sagt, dann habe ich mir gewünscht, dass die Erde mich verschlingen würde, bevor er mir etwas erzählt. Es ist deutlich, die Lage ist deutlich geworden. Das Mädchen ist sehr krank. Dann sagt der Arzt zu ihm, seit wann leidet Jasmin unter diesen Schmerzen? Sagt er, ungefähr ein Jahr. Aber sagt, wir haben ihr immer Beruhigungsmittel gegeben, Schmerzmittel gegeben. Der Arzt sagt, ihre Krankheit wird nicht dadurch geheilt. Denn dein Mädchen hat Blutkrebs. Also eine sehr gefährliche Krankheit. Möge Allah uns davor bewahren, inshallah. Also tödliche Krankheit. Und sagt, aber dieser Krebs, er hat fast seine letzte Etappe erreicht. Er hat schon den Körper, die Organe, das wird ihn schon richtig angegriffen. Deswegen fühlt er sich immer schwach. Er hat sich richtig ausgebreitet im Körper. Und sagt, sie hat ungefähr nur 6 Monate noch zu leben. Und sagt, bevor ihr hier gekommen seid, ich habe diese Blutabnahme, habe ich woanders hingeschickt, zentrale geschickt, und alle Ärzte sind sich sicher, dass es Blutkrebs ist. Und sagt, hier sind die Beweise dafür. Sagt, ich konnte mich nicht halten, ich habe angefangen zu weinen. Das ist normal, deine Tochter vor dir, 9 Jahre alt, gerade mal jung, mashallah, und sie betet, sie trägt Kopftuch, ein tugendhaftes Mädchen, mashallah. Das ist das meiste, woran man sich freut in diesem Leben, nach dem Gebet. Dann, subhanallah, sagt der Vater, ich habe angefangen zu weinen. Ich konnte mich nicht halten. Dann habe ich gesagt, mein armes Mädchen, Wallahi, mein armes Mädchen Jasmin. Diese duftende Blume muss sterben. Natürlich, diese Worte darf man nicht sagen im Islam. Man darf weinen im Islam. Man darf trauern im Islam. Aber man darf nicht solche Worte sagen. Das ist, sagt man, klagen. Und klagen darf man nicht. Weil jede Seele wird sterben. Wann und wo entscheidet Allah? Und das ist einer der Beweise, dass wir gläubig sind, dass wir glauben an dieses Schicksal und Bestimmung. Das, was Allah vorher bestimmt hat. Wir sind mit allem zufrieden, was Allah bestimmt, subhanahu wa ta'ala. Diese Eigenschaft in dieser Umma ist verloren gegangen. Wir müssen lernen, uns zu freuen über Prüfungen, wie wir uns freuen auch über die guten Zeiten, die Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Sagt, wie kann sein, dass meine Tochter stirbt? Es war ein Schock für den Vater. Sagt, meine Tochter wird das Leben verlassen. Plötzlich seine Frau hat gehört, dass Jasmin so krank ist. Die Mutter geht rein und hört die Nachricht, dass ihre Tochter so sehr krank ist. Die Mutter wird ohnmächtig. Die Mutter ist noch schlimmer. Also die Frauen sind ja emotionaler. Die Frau konnte sich nicht halten. Sie fiel um und sie ist ohnmächtig geworden, weil es ein Schock für die Mutter auch war. Und plötzlich kommt, jetzt achtet auf die Antwort von dieser kleinen Mädchen. Achtet wirklich auf ihre Antwort. Es ist außergewöhnlich, diese kleine Mädchen. Möge Allah sie ihr Firdaus geben. Sagt, jetzt kommt Jasmin mit ihrem Bruder rein. Ahmed. Sagt, als Ahmed diese Nachricht gehört hat, ihr Bruder, der 8 Jahre älter war wie er, war ungefähr 18. Dieser Bruder hat dann seine Schwester in den Arm genommen und hat angefangen zu weinen. Sagt, es ist unmöglich, Jasmin darf nicht sterben. Jasmin darf nicht sterben. Schock für die Familie, subhanallah. Die lieben deren Tochter, die verwöhnt ist. Aber Jasmin, also dieses Mädchen, subhanallah, sagt, mit ihrer gewöhnlichen liebe Stimme, sanfte Stimme, sagt die sterben. Was bedeutet sterben? Was bedeutet sterben? Alle waren durcheinander, konnten nicht mehr reden, weil die Frage kam für sie überraschend. Der Arzt sagt, bedeutet, du wirst zu Allah zurückkehren. Du wirst verreisen zu Allah. Deine Reise geht bald zu Allah. Aber jetzt, diese Frau, das Mädchen kennt Allah richtig. Und wir kennen Allah noch nicht mal ein bisschen. Das beweist dieses kleine Mädchen. Wenn Jasmin sagt, wirklich? Allahu Akbar. Sie freut sich. Sie sagt, wirklich, ich werde zu Allah verreisen? Sie hat keine Angst. Sie freut sich über diese Reise. Heutzutage, wir wollen nichts über den Tod wissen. Nichts. Wenn jemand stirbt, viele wollen gar nicht hingehen, damit sie mit dem Tod nichts zu tun haben. Aber Wallahi, lauf so viel du willst. Versteck dich, egal wo du willst. Der Tod wird dich erreichen. Jede Seele wird sterben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Das kleine Mädchen sagt, weil die alle am Weinen, alle schockiert waren, sagt ihr zu denen, und ist es schlecht, zu Allah zu verreisen oder was? Warum weint ihr alle? Was ist los mit euch? Ist es so schlecht, zu Allah zu gehen, zurückzukehren? Sie sagt zu ihren Eltern, sagt ihr, wisst ihr nicht, ihr habt mir selber beigebracht, dass Allah besser als euch ist, dass Allah besser als alle Menschen auf dieser Erde ist, dass Allah besser als die ganze Dunya ist, das habt ihr mir doch beigebracht. Und das Mädchen hat die Worte wahrgenommen. Die Eltern schreiben auf die Herzen. Die Herzen der Kinder ist wie ein weißes Blatt. Und die Eltern sind die, die schreiben auf diese Herzen. Kommt drauf an, wovon du überzeugt bist. Entweder die Geschichte, eine kleine Unterbrechung, eine Geschichte von Saliha Frau damals, die versucht ihren Sohn die Gewissheit beizubringen, dass Allah der Speis, Allah der Gebende, Allah der Nehmende ist, subhanahu wa ta'ala. Die Mutter, also ungefähr, geht ihre Sachen ein, die geht einkaufen und vorbereitet das Essen. Wenn der Sohn kommt, sie macht einen Schleier, stellt das Essen dahin und dann er dreht sich, sagt zu ihm, geh, bete zu Allah, dass er dir dein Essen gibt. Der betet zu Allah und sie stellt das Essen dahin, dann kommt er, findet das Essen da. Sie sagt dann, siehst du, Allah hat dir gegeben, hat dein Bittgebet erhört und hat dir gegeben. Und das war immer, ab sie hat das Essen eigentlich vorbereitet. Mehrmals hat er es getan. Eines Tages ist die Mutter gegangen und der Junge war wie gewöhnlich zu Hause und wartet auf sein Essen. Dann hat er sich hingesetzt und macht zu Allah Dua, subhanahu wa ta'ala. Dann kommt die Mutter, findet den Sohn am Essen. Sie hat kein Essen vorbereitet. Dann fragt sie ihn, guck mal, die hat ihm das gelehrt und sie fragt, so bewundert, wer hat er das gegeben? Sagt Allah. Er hat das wahrgenommen, dass Allah gibt und Allah behandelt die Menschen, wie sie von ihm denken. Und dieser Junge hat das wirklich genommen. Allah hat mir das Essen immer gegeben, fertig. Zwei Raka'at und Allah gibt mir Jalla fi Allah. Das kleine Mädchen genauso. Ihr habt mir doch beigebracht, dass Allah besser ist als andere auf dieser Welt. Besser als meine eigene liebe Eltern. Besser als meine Frau, besser als meine Kinder, die mich lieben. Meine Frau, die mich liebt, meine Mutter, die mich liebt, mein Vater, der mich liebt. Diese Menschen, die sich Sorgen um mich machen, sind nicht barmherziger als Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah ist barmherziger zu seinen Diener. Mehr als die Mutter mit ihren Sohnen. Wenn der Sohn weint, der kleine Baby weint, Säugling weint, weint, weint, die Mutter ist beschäftigt, die Arme. Sie kann diese Weinen von, diese Tränen, diese Weinen vom Kind nicht aushalten. Sie lässt alles liegen, sie lässt alles liegen. Sie vernachlässigt den Mann, sie vernachlässigt ihre Wohnung. Und sie stillt diesen Kleinen, damit es ihm gut geht. Das ist diese Rahma, diese Barmherzigkeit, die Allah ihr gegeben hat im Herz gegenüber ihren Kindern. Allah ist barmherziger, Jalla fi'ula. Wie die Geschichte, als er mit Sahaba unterwegs war. Er sieht eine Frau, da war Feuer, und diese Frau, subhanallah, sie hat ihre Baby verloren. Sie sucht wie verrückt, macht sich Sorgen. Da ist Feuer, sie hat Angst, dass er sich verbrennt. Plötzlich, sie findet ihn und packt ihn total an ihre Brust und hält ihn fest. Und freut sich so sehr. Rasulullah sallam sagt, seht ihr diese Frau? Kann diese Frau, glaubt ihr, dass diese Frau ihr Sohn im Feuer schmeißen würde? Die sagen, nein, ja Rasulullah, nein, Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, Allah ist barmherziger zu seinen Dienern, als diese Frau zu ihrem Sohn. So barmherzig ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Mädchen lehrt uns hier eine sehr wichtige Sache im Islam, den Hadith, sage ich am Ende, inshallah, Rabbil Alamin. Sagt das kleine Mädchen, sagt, ihr habt mir das doch herbeigebracht. Sagt, das Mädchen sagt, subhanallah, sagt, meine Reise zu Allah bringt euch zum Weinen? Meine Reise zu Allah macht euch unglücklich? Macht euch so traurig? Subhanallah, sie hat sich gewundert, das kleine Mädchen. Sagt, die Reise zu Allah lässt meine Mutter ohnmächtig werden? Was für ein Herz hat das kleine Mädchen, subhanallah. Sagt dann ihre Worte, sagt, wie ein anderer Blitz, der auf mein Herz gefallen ist. Sagt, das ist so schöne Worte von das Mädchen, subhanallah. Sagt, das kleine Mädchen sieht in dieser Reise eine fröhliche Reise zu Allah, Jalla fi'ula. Eine schöne Reise ist das. Das ist der Tod. Und mit dem Tod ist nicht zu spaßen. Ja? Aber trotzdem, das Mädchen, sie hat so ein weiches Herz, so viel Iman, so viel überzeugen. Erinnert euch an die Worte am Anfang. Allah ist mein Freund. Das heißt, so geht zu denjenigen, den sie liebt. Sie geht zu denen, den sie liebt. Und das ist Allah. Jalla fi ula. Sie liebt Allah. Das ist ihr Freund. Sie geht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie freut sich über den Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr kennt den Hadith, derjenige, der sich, freut über das Treffen mit Allah. Allah freut sich über das Treffen mit ihm. Allah freut sich über das Treffen mit ihm. Aber wann freut man sich über das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn wir uns vorbereitet haben für diesen Treffen. Das Mädchen hat sich vorbereitet, diese kleine Mädchen. Dann sagt der Arzt zu ihr, du musst dich behandeln lassen jetzt. Dann hat er gesagt, wenn ich sterbe, warum soll ich anfangen, mich zu behandeln überhaupt? Ihr habt doch gesagt, ich werde sterben. Warum die ganzen Ausgaben? Ihr verschwendet das ganze Geld, aber ich werde am Ende sterben. Aber der Arzt hat mir gefallen, in diesem Fall hat er sehr schöne Sachen zu ihr gesagt. Er sagt, Jasmin, du hast recht, du wirst vielleicht sterben. Er sagt, aber wir auch, die gesunden Menschen, werden eines Tages sterben. Aber das bedeutet nicht, dass wir aufhören zu essen, aufhören uns zu behandeln, aufhören zu trinken und aufhören zu schlafen. Wir dürfen kein Zuhause haben. Er hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, so zerstören wir eigenes Leben. So wird keiner mehr bleiben auf dieser Erde, hat er gesagt. Sagt deswegen, sagt Jasmin, du musst wissen, dass dieser Körper, den du hast, hat Organe, wie Maschinen, die funktionieren. Und sagt, und diese Maschinen, diese Organe, ist das anvertraute Gut von Allah subhanahu wa ta'ala. Das hat Allah dir anvertraut. Sagt ungefähr, sagt, und alles, was Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala, musst du mir bewahren. Sagt beispielsweise, der Arzt ist sehr schlau, was hat Weisheit, hat gesagt, so, ihr stell dir vor, deine Freundin gibt dir ein Spiel. Und du stehst auf und du machst diese kleine Spiel kaputt. Du machst sie einfach, zerstörst sie auf dem Boden. Sagt, oder wirst du sie bewahren, weil es ein Geschenk ist von deiner Freundin, weil es deine Freundin dir das anvertraut hat. Sie hat gesagt, ich werde es bewahren, hat das mit ihm gesagt. Ich werde es nicht kaputt machen, hat sie gesagt. Ich werde es bewahren müssen, hat sie gesagt. Der Arzt hat gesagt, genauso, diese Organe, die in dir sind, sagt deine Verdauungssystem, dein Herz, deine Nerven, dein Magen, deine Augen, deine Ohren, sagt, das sind alle Geräte, Maschinen, hat er gesagt, sagt, die man bewahren muss, weil sie von Allah sind, subhanahu wa ta'ala. Wenn man sie vernachlässigt, die gehen kaputt. Und hat gesagt, die Medikamente, die wir dir geben, diese chemische, wie sagt man das, Chemotherapie, hat er gesagt, das wird versuchen, inshallah, diese Krebs aufzuhalten. Wir versuchen, deine Glieder, deine Organe zu stärken, hat er gesagt, durch diese Medikamente, hat er am Ende gesagt. Oder versuchen, dir die Schmerzen zu mindern. Dann das Mädchen hat das verstanden am Ende, hat dann gesagt ungefähr, ich bin bereit, das zu tun. Er hatte gesagt ungefähr so, ich möchte nicht Allah treffen, Yawm al-Qiyamah. Guck mal, warum sie das war. Sie war einverstanden, erst mit der Behandlung, weil sie dachte, als er die Worte gesagt hat, dass Allah ihr das anvertraut hat. Sie tut das nur wegen Allah. Sie hat es nur wegen Allah gesagt, ich möchte nicht vor Allah stehen, wie wenn ich vor meiner Freundin stehe, wenn sie mich fragt, warum hast du das, was ich anvertraut habe, kaputt gemacht? Sagt, ich will nicht, dass Allah mir sagen, er sagt ja am Qiyamah, warum hast du das, was ich dir anvertraut habe, nicht bewahrt? Deswegen hat sie es getan. Nicht damit sie gesund wird. Aus Liebe zu Allah, Jalla fi'ala. Ein 9-jähriges Mädchen sagt solche Worte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sagt dann der Arzt, hat angefangen, sie zu behandeln. Jetzt sind die 6 Monate vorbei. Achtet auf das Ende von diesem Mädchen. Sagt, 6 Monate sind vorbei. Das waren sehr, sehr schwere Zeiten für die Eltern. Das sind sehr die traurigsten Zeiten dieser Eltern. Sagt, eine Familie, die verlieren ihre einzige Tochter, verwöhnte Tochter, Mashallah, rechtschaffene, geliebte Tochter bei denen. Sagt, aber sie, die waren die schönsten Zeiten für sie. Das waren die schönsten Zeiten für Jasmin. Sagt, jeden Tag wird sie im Glauben stärker. Jeden Tag strahlt sie noch mehr. Jeden Tag gewinnt sie an Glanz, das Mädchen. Sagt, und sie freut sich, warum? Weil die Tage vergehen, damit sie ihr Freund trifft, Allah Jalla fi'ala. Damit sie denjenigen trifft, den sie liebt. Und der sie auch liebt. Und das gleich erkennen, inshallah. Sagt, was hat sie gemacht? Sie hat nicht gesagt, ich muss jetzt leben, ich muss spielen und ich muss jetzt Phantasialand. Nein! 9-jähriges Mädchen. Sie hat angefangen, den Koran auswendig zu lernen. In diesen 6 Monaten. Sie hat viele Suren aus dem Koran auswendig gelernt. Und jetzt achtet auf die nächste Antwort. Sie haben sie gefragt, warum lernst du Koran auswendig? Sagt ihr, weil ich gewusst habe, dass Allah das liebt. Sagt, ich habe gewusst, dass Allah das liebt. Und deswegen sagt, wenn Allah mir Yawm al-Qiyamah sagt, ich kann zu Allah sagen, Yawm al-Qiyamah, ja Allah, ich habe den Koran auswendig gelernt, ich habe die Suren auswendig gelernt, weil du das liebst, ja Allah. Wir haben gesagt, ein tugendhafter Mensch vorbereitet für jede Tat im Islam eine Antwort. Ob das gut oder schlechte Tat. Das Mädchen hat diese Antwort. Ja Allah, ich habe es getan, weil du es liebst. Und wer heutzutage macht das, betet, weil Allah das liebt? Manchmal, die stehen auf zum Gebet, wie ob sie, astaghfirullah al-azim, zum Friedhof aufstehen. So schwer, ob wir, astaghfirullah, Fesseln in den Füßen haben. Fajr-Gebet ganz wenige, eine Reihe im Moschee beispielsweise. Ob das hier oder woanders wird. Wir sind gefesselt. Wie ob das Gebet eine Strafe wäre. Das heißt, ob das Allah zu treffen fünfmal am Tag eine Strafe wäre. Ob, wenn wir mit Allah sprechen im Gebet, eine Strafe wäre. Aber was ist das für ein Mädchen, Ajib? So reines Herz, so fromm ist das kleine Mädchen, subhanallah. Sagt, weil Allah das liebt, mache ich das Ende. Am Anfang sagt, Allah ist mein Freund. Der Koran ist mein Freund. Und sie bewundert sich, dass die Familie weint und die Mutter ohnmächtig wird, weil sie zu Allah geht, subhanahu wa ta'ala. Sie sieht in dieser Reise eine schöne Reise zu Allah, subhanahu wa ta'ala, eine fröhliche Reise. Sie erwartet sehnsüchtig das Treffen mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Sie hat angefangen, sich behandeln zu lassen, nur weil sie wusste, dass Allah ihr da befohlen hat, das, was er ihr anvertraut hat, bewahren muss. Und jetzt lernt Koran weiter auswendig, weil Allah das liebt. Dass das Leben von das kleine Mädchen ging es nur um Allah. Und dann, subhanallah, sagt der Vater zu ihr danach, und dann der Vater beobachtet, sagt, sie hat danach viel gebetet. Während dieser Phase, wo sie wusste, sie wird sterben, sie hat viel gebetet, mehr als vorher. Sagt, manchmal betet sie im Stehen, manchmal im Sitzen auf dem Bett. Dann habe ich sie gefragt, warum betest du so viel? Guck mal, was sie sagt. Sagt, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das Gebet am meisten geliebt hat. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seine Freude und seine Ruhe beim Gebet gefunden hat. Deswegen, wenn Rasulullah sallam mich trifft am Tag der Abrechnung, sie ist sich sicher, die trifft Rasulullah sallam. Sagt, wenn er mich fragt, ich werde ihn sagen, ja Rasulullah, ich habe so viel gebetet, weil ich auch wollte, dass meine Ruhe und meine Freude am Gebet finde, wie du, ja Rasulullah. Was ist das? Das Mädchen ist eine Lehre für uns alle. Neunjähriges Mädchen, mashallah. 9 Jahre alt. Sagt, subhanallah, jetzt ist der Tag gekommen, wo sie sterben wird. Sagt, das ist der Tag der Abreise. Sagt aber, subhanallah, ihr Gesicht war voller Glanz. Ihr Gesicht war voll am Strahlen. Warum? Sie war glücklich. Jetzt ist endlich der Tag da gekommen, den sie Allah treffen wird. An dem sie Allah treffen wird, subhanahu wa ta'ala. Sagt, ihr Mund ist so weit offen am Lachen. Ganz weit am Lachen war sie, subhanallah. Wir haben gestern gesagt, die Geschichte mit dem Sahabi, mit dem Tabi'i, der gesagt hat, Wallah, ich werde nicht mehr lachen, bis ich meinen Platz sehe. Entweder Jahannam oder Jannah. Entweder das Paradies oder die Hölle. Einer seiner Gefäße, ich habe ihn gesehen, hat nicht mehr gelacht, bis er am Sterben lag. Sagt, als er am Sterben lag, hat angefangen zu lachen. Als er am Sterben lag, hat angefangen zu lachen. Sagt, dann haben, er ist gestorben, hat Shahada gesagt, und er war am Lachen. Er starb und er war am Lachen. Wir haben ihn gewaschen, er war am Lachen. Wir haben ihn in seinem Leichentuch gewickelt, er war am Lachen. Wir haben ihn im Sarg getragen, er war am Lachen. Wir haben ihn ins Friedhof gebracht, er war am Lachen. Wir haben ihn beerdigt und er war am Lachen. Warum hat er gelacht? Weil er seinen Platz im Paradies gesehen hat. Weil der Verkünder kam mit der frohen Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wohlgefallen Allah hat er gewonnen. Heutzutage, wir lachen so, mashallah, wie ob wir alle sicher sind im Jannah. Wir sind sicher alle im Paradies. Wir gehorchen Allah nicht und wir lachen. Ein Gelehrter sagte, so haben wir gestern erwähnt, so schönen Spruch hat er gesagt. Er fragt ein Gelehrter fragt einen anderen Gelehrten und sagte zu ihm, wunderst du dich nicht über jemanden, der im Paradies am Weinen ist? Du siehst jemanden im Paradies am Weinen, im Paradies darf man nicht weinen. Im Paradies ist Glückseligkeit für die Ewigkeit. Es gibt keine, sogar die Tränen existieren gar nicht im Paradies. Keine Sorge, kein Kopfschmerzen, kein Trauer, nichts. Das heißt, wenn du jemanden siehst im Paradies am Weinen, das ist außergewöhnlich. Der andere sagt, ja, das stimmt, das ist außergewöhnlich, das wundert mich. Sagt er, mich wundert etwas anders. Sagt, was denn? Sagst, derjenige, der im diesseitigen Leben sich befindet und lacht so viel und weiß nicht, ob er ins Paradies gehört oder ins Höllenfeuer. Sagt, der wundert dich mehr als der andere. Und der sagt, mich wundert einer, der lacht so laut und der Tod steht hinter ihm. Der lacht und der Tod verlangt nach ihm jeden Tag. Sahaba haben viel geweint. Die Frauen von Sahaba haben viel geweint. Die Tabi'in haben viel geweint. Sie haben wenig gelacht. Wenig gelacht. Und wenn sie gelacht haben, der Iman war wie Berg in deren Herzen. Sie haben geweint. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah einmal Sahaba am Weinen, am Lachen. Und dann war er sauer geworden. Weil warum ist sauer? Ist nicht einfach so sauer, wird Rasulullah. Weil der Prophet Muhammad hat das Paradies gesehen und die Hölle gesehen. Und er hat gesagt, ich habe nichts Schlimmes gesehen wie die Hölle. Ich habe nichts Besseres gesehen wie das Paradies. Ja? Die Strafe in der Hölle ist kein Spaß. A'udhu billah, möge Allah uns davor bewahren. Dann, als er auf sie zuging, hat gesagt, gedenkt viel, den Genusszerstörer, das ist der Tod. Ja? Der Tod. Sagt, gedenkt ihn viel, denn werdet ihr euch ablenken vor dem, was ich gerade hier sehe. Das heißt, ihr werdet dann aufhören zu lachen. Dann Sahaba, was machen? Sie bedecken sich und fangen an zu weinen. Was für Herzen haben diese Menschen? Jedes Wort fangen sie an zu weinen. Wie kleine Kinder haben sie geweint. Heutzutage, ehrlich gesagt, unser Iman ist nicht zu vergleichen mit Sahaba. Unsere Taten sind nicht zu vergleichen mit Sahaba. Wir weinen nicht so viel. Wir lachen häufig und weinen wenig. Sie haben häufig geweint und wenig gelacht. Sie haben wenig geschlafen und häufig nachts gestanden und gebetet. Wir schlafen viel und wir stehen vielleicht ganz selten nachts auf. Sogar die 5 Gebete vernachlässigen wir ab und zu mal. Wenn wir sie nicht in der Zeit vernachlässigen, wir vernachlässigen diese Demut im Gebet. Und das ist eine Sünde im Islam, Jazakallahu Khair al-Islam ibn Taymiyyah. Dafür wird man bestraft. Ja? Unsere Fasten ist nicht gleich wie Sahab. Das, was sie getan haben, vielleicht können wir nicht tun. Ja? Und die haben gezweifelt, dass sie im Paradies kommen. Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, er hat einmal einen Vogel gesehen im Garten, wie er fliegt von Baum zu Baum, von Palme zu Palme und trinkt Wasser dort und hier. Er hat angefangen zu weinen, bis die Sahaba geweint haben. Ein Vogel gesehen, hat angefangen zu weinen. Wir sehen einen Vogel, versuchen zu erschießen. Damit wir dann nachher grillen, was sie damit machen. Was für Gedanken haben sie, was für Gedanken haben wir? Dann haben sie ihn gefragt, warum weinst du, ja Khalifa Rasulullah? Sag, ich habe diesen Vogel gesehen. Und ich wünsche mir so, wie diesen Vogel zu sein. Sagt, er fliegt frei, wohin er will, von Baum zu Baum, von Palme zu Palme. Er trinkt und isst und am Ende wird er sterben, wird er zu Asche werden oder zur Erde werden und wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Deswegen, ich wünsche mir so zu sein wie dieser Vogel. Abu Bakr al-Siddiq. Dieser Mann, der beste Mann nach dem Propheten. Der Minister des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der wird ins Paradies über die Flügel von Malaika getragen. Über diese Brücke, Sirat yawm al-Qiyam. Abu Bakr al-Siddiq. Der Allah lässt fragen. Allah fragt Abu Bakr al-Siddiq, ob er mit Allah zufrieden ist. Was für eine Ehre für diesen Mann. Und der wünscht es, ein Vogel zu sein. Weil er Angst hat zu stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn der Iman, die Überzeugung von der ganzen Umma, in einer Waagschale wäre, und die Überzeugung, die im Herz von Abu Bakr Siddiq auf eine andere Waagschale wäre, der Iman von Abu Bakr wiegt mehr als der Iman von ganzer Umma. Und dieser Mann hat Angst. Aber wir haben keine Angst. Wir lachen jeden Tag, mashallah. Und je mehr wir hier lachen heute, desto mehr weinen wir am Tag der Abrechnung. Je mehr du heute weinst, aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, desto mehr Freude hast du, Allah zu treffen, yawm al-qiyam, bi'idnillah. Weil Allah versprochen hat, für jede Träne, die du vergießt, aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, was passiert? Allah ersetzt dir dafür eine Freude, yawm al-qiyam. Für jede Träne, die du vergießt. Bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala. Und diese kleine Mädchen, mashallah, freut sich, lacht. Und was hat sie gemacht? Sie hat angefangen, Yasin zu lesen. In diesem Zustand fängt sie an, Yasin zu lesen. Sagt, sie hat sie auswendig gelernt in dieser Phase. Sagt, sie hat Yasin die ganze Zeit rezitiert, aber sagt, es war sehr schwierig für sie. Weil jetzt sie steht in dieser Trunkenheit des Todes. Sie liest ohne Buch vor ihr. Sie liest einfach, rezitiert einfach so, weil sie auswendig gelernt hat. Bis sie die ganze Sura Yasin gelesen hat. Kurz vorm Sterben. Was für ein Abgang ist das? Sagt, dann hat sie Al-Fatiha gelesen, die Öffnungssura gelesen. Dann hat sie Qul huwallahu ahad gelesen, ein Drittel vom Koran. Derjenige, der einmal liest, Qul huwallahu ahad. Diese Sura, Surat al-Ikhlas. Er hat so viel Belohnung, wie ob er ein Drittel des Koran gelesen hat. Das Hadith sahih. Das heißt, wenn du dreimal Qul huwallahu ahad rezitierst und liest, du hast die Belohnung vom ganzen Koran-Rezitation. Wie lange brauchst du für einen Mal Qul huwallahu ahad? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ein paar Sekunden. Ein Drittel vom Koran. Dreimal hast du ganze Koran gelesen. So viel Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi ula. Wenn du jeden Tag das machst, in einer Minute, hast du jeden Tag die Belohnung vom kompletten Koran-Rezitation. Für die, die nicht schaffen, so viel Koran zu rezitieren. Aber trotzdem muss man gleichzeitig versuchen, jeden Tag einen Teil vom Koran zu rezitieren. Das kleine Mädchen am Ende hat Ayat al-Kursi gelesen. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragt Ubay ibn Ka'b al-Ahbar, sagt, welcher ist die mächtigste Vers im Koran? Dann Ubay ibn Ka'b sagt radiyallahu anhu, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayat al-Kursi. Dann Rasul sallam schlägt auf den Brust von Ubay ibn Ka'b, so aus Freude, und sagt, Glückwunsch dein Wissen, ja Ubay ibn Ka'b. Glückwunsch. Das heißt, er hat eine Bestätigung von Rasul, dass er ein wissender Mann ist, radiyallahu anhu. Dann hat sie gesagt, ich danke Allah azza wa jal, der mir den Koran beigebracht hat und hat mir den Koran gelehrt und hat meinen Körper stark gemacht, kurz vorm Sterben. Was für ein Verstand hat das mir denn, subhanallah, woher kommen diese Worte? Dann hat sie gesagt, der mir die Kraft gegeben hat, dass ich beten kann die ganze Zeit. Und der mir geholfen hat mit solchen Eltern, gläubige Eltern und muslimische Eltern wie meine Eltern. Ich danke Allah sehr viel. Also sie hat immer Allah subhanahu wa ta'ala gedankt für alles, was er ihr gegeben hat. Sag, und ich danke Allah, dass er mich als Muslime erschaffen hat. Muslime. Ich danke Allah, dass ich gläubig bin. Ich danke Allah, dass er mich nicht ungläubig gemacht hat. Jetzt erkennt er die Ni'ma von Islam. Das ist die beste Gabe, die Allah uns gegeben hat, Azza wa Jal. Yawm al-Qiyam, am Tag der Auferstehung, in Jahannam, im Höllenfeuer, Allah holt einer der reichsten Menschen in dieser Welt. Sag, oh mein Diener, wenn du die Erde besitzt aus Gold, wärst du bereit, das zu geben, das zu opfern, damit du daraus kommst? Sag, ja Allah, ich bin bereit. Allah sagt, ich habe im diesseitigen Leben von dir viel weniger als das verlangt. Dass du glaubst, dass es keinen Gott gibt außer mir, mehr nicht. Das habe ich von dir geglaubt und dass du mir nichts beigesetzt. Das habe ich von dir verlangt, Abdi. Sag, kehre zurück in den Höllenfeuer. Ewigkeit. Das heißt, diese Ni'ma, am Tag der Auferstehung in Höllenfeuer selbst, werden die Ungläubigen und die Muslimin, die ungehorsamen Muslimin, in Hölle zusammen sein. Die Ungläubigen werden zu den Gläubigen, zu den Muslimin sagen, die ungehorsamen Muslimin in Hölle sagen, was hat euch euer Islam genutzt und ihr seid mit uns in Hölle? Was hat das an euch gebracht, dieser Islam? Allah hört das, sagt, holt jeden Muslim aus der Hölle raus. Kein Muslim, ungehorsamen Muslim darf in der Hölle bleiben, auch wenn er sehr, sehr große Sünden gemacht hat. Nur weil er an Allah geglaubt hat, weil er bezeugt, dass es Gott gibt außer Allah und Muhammad sein Gesandter ist, sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt, holt die raus. Dann die Kuffar, die Ungläubigen dort, erkennen diese Gabe und sagen, oh, wären wir Muslimin gewesen, dann wären wir auch rausgegangen wie die. Aber sie sind ewig in der Hölle. Aber die Muslimin gehen dann im Paradies. Die sind verbrannt. Die sind wie Kohle geworden. Allah steckt in diesem Fluss des Lebens. Dann wachsen sie wie Blumen wieder. Dann Allah sagt, geht ins Paradies und ihr habt das, was das Auge noch nie gesehen hat. Und das Ohr noch nie gehört hat. Und das, was ein Herz von einem Muslim nicht begreifen kann. Geht. Dann die Kuffar begreifen, was für eine Ni'ma, was für eine Gabe diese Umma bekommen hat. Der Islam. Weil alles andere, was wir besitzen, wird vergehen. Aber nur diese La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, wird mit uns im Grab gehen, wird uns bi'idhnallah retten am Tag der Abrechnung. Der Gesandte Allah sallam, es wurde überliefert, der sagte, als ich sehe die gläubigen Muslimin, sie wachen auf von deren Gräber am Tag der Auferstehung, wo die Menschen alle Angst haben werden, außer die. Ich sehe, wie sie die Erde von ihren Bart wegschütteln. Und die sagen La ilaha illallah, sie empfinden kein bisschen Angst. Die sind sicher vor der Angst von Yawm al-Qiyamah. Weil Allah verkochen hat, Azza wa Jal. Sagt, wenn mein Diener mich im diesseitigen Leben fürchtet, ich werde ihn Sicherheit verleihen, Yawm al-Qiyam, am Tag der Abrechnung. Aber wenn er heutzutage sicher vor mir ist, ich werde ihn Angst machen am Tag der Abrechnung. Und diese Angst, liebe Brüder, die Herzen werden in unsere Kehle schlagen, Yawm al-Qiyam, für Angst. Kleine Kinder, Neugeborene, keine einzige Sünde haben die gemacht. Sie bekommen graue Haare für Angst, wa'iyadu billah. Menschen werden Blut weinen vor Angst vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Dass wenn sogar Schiffe dort wären, sie werden über diese Blut fahren können, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tränen werden sie vergießen, bis die Augen vereitern, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer ist von uns fähig? Wer hat die Kraft von uns heute, der denkt, der kann diese Strafe Yawm al-Qiyamah aushalten? Lieber halte ich die Befehle Allah heute aus, egal was geschieht. Egal was passiert, denn das Leben ist kurz. Kann sein, dass ich gleich sterbe. Wie oft, wenn sitzt man beim Gebet oder irgendwo dein Herz schlägt, so laut denkst du bist tot. Oder wenn eine Krankheit kommt auf dich zu, du denkst, du bist tot, du liegst flach, du kannst dich nicht mehr bewegen. Dann bedauerst du und du bereust alles und du versprichst Allah, dass du tugendhaft wirst. Ja Allah, wenn du mich gesund machst, ich werde so und so sein. Ja Allah, wenn du mich heute gesund machst, ich werde Hajj machen. Aber dann macht dich Allah gesund und du vergisst wieder. Du hältst dein Versprechen nicht. Wie oft haben wir das gesagt? Und es kann jeden von uns treffen, Wallahi. Wir haben viele Brüder verloren hier. Die waren jung. Einer war 30, über 30 und der andere war 26. Ich habe mit eigener Hand ein kleines Kind gewaschen, er war ein Tag alt. Ich habe dem Bruder gesagt, guck mal, ein Tag alt. Du hast gehofft, dass dein Sohn so und so lange lebt. Aber jetzt wäschst du ihn mit deiner eigenen Hand. Subhanallah. Und wer gibt dir die Garantie, dass du nicht der Nächste bist? Denk nachher, ich habe heute Angst vor Allah. Dann wirst du morgen sicher vor Allah sein. Subhanahu wa ta'ala, jalla fi Allah. La ilaha illallah. Das Mädchen hat sehr schöne Worte gesagt. Ich danke Allah, dass er mich nicht ungläubig erschaffen hat. Dass ich auch hatte eine sehr schöne Worte gesagt. Allah, ich danke Allah, dass ich gehorsam bin. Ich danke Allah, dass ich gehorsam bin. Und ich danke Allah, dass ich nicht einer gewesen war, die das Gebet verlassen hat. Die Buddha Rasulullah sallam sagt, inna bayna ar-rajuli wash-shirki wal-kufri tarku-s-salah. Es gibt nichts hier zu diskutieren. Wer diskutiert, der zweifelt an die Worte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der zweifelt an die Worte von Muhammad sallam, sein Platz in Jahannam erwartet ihn. Das sind Worte, deutliche Worte. Unsere Gesetze im Islam ist Koran und Sunnah. Wenn wir ein Gesetz suchen, wir suchen im Koran und Sunnah. Und diese Worte ist ein Gesetz vom Sunnah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, derjenige zwischen einen von euch, dass er ungläubig wird oder Mushrik, heißt Mushrik auf Deutsch, Götzen, nicht Götzen, Beigesellen wird, was passiert mit ihm? Was macht er? Der Grund dafür sagt der Grund, dass er das Gebet verlässt. Derjenige, der das Gebet verlässt, ist Kafir. Wir haben kein anderer Hadith, wo er sagt, ja, ist vielleicht so oder so. Versteht ihr? Derjenige, der das Gebet verlässt, ist Kafir. Und hier das mit dem Dank Allah, weil sie begriffen hat, was für eine Gefahr das ist, wenn sie das Gebet verlässt, obwohl sie 9 Jahre alt ist. Wie viele Muslimin heutzutage vernachlässigen das Gebet? Wie viele Muslimin beten gar nicht? Wie viele? In unseren Familien allein. Und die gehen damit ganz leicht um, Alhamdulillah, denen geht's gut. Mich wundert, erst gesagt, wundert mich, dass jemand ins Bett geht und der betet nicht und kann ruhig schlafen. Wallahi, das wundert mich. Wie kannst du ins Bett gehen und du betest nicht und du kannst in Ruhe schlafen? Und kann sein, dass deine Seele an diesem Tag nicht mehr zurückkehrt von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil jeder Angelat hat gesagt, Ali al-Qarni hat gesagt, diese Seele, wenn sie schlafen geht, sie trifft Allah in dieser Nacht. Sie hat eine Verabredung mit Allah. Versuch 3 Nächte lang wach zu bleiben. 4, 5, 6. Eines Tages musst du müde werden und du musst schlafen, weil diese Seele eine Verabredung hat mit Allah. Und sagt, dann entscheidet Allah, ob er sie zurückschickt oder nicht. Das heißt, du gehst schlafen, a'udhu billah, ohne Gebet, und du bist sicher. Wie kannst du das? Und wie können wir, ehrlich gesagt, unsere Familien dabei angucken, zusehen? Und wir sagen gar nichts. Wir machen uns Sorgen um die, weil die kein Geld haben. Wir machen uns Sorgen um die, weil sie arm sind. Aber du machst ja nicht Sorgen um sie, wenn sie in Jahannam fallen für immer. Das verstehe ich nicht. Diese kleine Mädchen dankte Allah für die Rechtleitung einfach. Dann hat sie gesagt, oh mein Vater, geh zur Seite. Das ist das Beste an dieser Geschichte, jetzt das Ende von diesem Mädchen. Sagt, mein Vater, geh zur Seite bitte. Ich sehe, wie das Dach von dieser Zimmer, hat sie gesagt, die Decke von dieser Zimmer, hat sie gesagt, ich sehe sie sich öffnen. Die Decke öffnet sich. Sie hat gesagt, ich sehe, wie die Decke sich öffnet und sehe Geschöpfe, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Sagt, diese Geschöpfe, sagt, sie lächeln mich an. Sie lachen mich an. Sie lächeln in mein Gesicht. Sie sind alle weiß angezogen. Das ist die frohe Botschaft. Sagt, und sie kommen auf mich zu. Und sagt, und sie haben mich darum gebeten, dass ich mit ihnen fliegen soll. Welche sind das, diese Geschöpfe? Das sind die Malaika, der Todesengel. Der Engel des Todes und die Malaika, seine Botschafter, sind gekommen, weiß, strahlend, lächeln. Also so einen guten Abgang wünscht sich jeder. Sagt, dann haben sie, was passiert? Das Mädchen hat angefangen zu lachen. Sie lacht, sie lächelt sie auch an. Sagt am Ende, sie schließt die Augen und sie ist weg von dieser Dunya. Das ist das kleine Geschichte von Jasmin. In dieser Geschichte gibt es viele Lehren, inshallah. Und jeder von uns fragt sich jetzt, freuen wir uns wirklich so wie Jasmin auf das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala? Freuen wir uns? Ehrlich gesagt nicht. Ich sage euch warum. Abdullah ibn Mas'ud sagte radiallahu anhu, derjenige, der Angst hat vom Tod. Vom Tod haben wir alle Angst, aber es heißt vor dem Treffen, vor das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, der, der Angst davor hat, der einzige Grund dafür ist seine Überzeugung, ist, sagt, er hat Mangel an Iman, Mangel an seiner Überzeugung, seiner Gewissheit, und sagt, weil er sich nicht vorbereitet hat. Ja? Das heißt, derjenige, der sich freut, ist der, der voraus, etwas vorausgeschickt hat. Ist der, der wirklich ehrlich ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du wahrhaftig bist, wenn du ehrlich bist mit Allah, du freust dich zu gehen. Du freust dich. Weil Rasulullah s.a.w. sagt, jeder, ein Rat, jeder, der am Sterben liegt von euch, soll Gutes denken von Allah s.a.w. Der soll Hoffnung haben an Allah s.a.w. An die Barmherzigkeit Allah s.a.w. Sagt, denn Allah wird so sein zu einer von euch, wie ihr von ihm denkt. Das Mädchen hat sich gefreut. Und der Beweis dafür, dass Allah sich freut, dass er ihr diese Engel geschickt hat. Diese weiße Engel. Und die frohe Botschaft bekommt der Muslim, wenn er sieht, die Malaika sind weiß angezogen. Ich kenne eine Frau, die über 90 war, in unserer Zeit, vor ein paar Jahren ist sie gestorben. Die war bekannt mit dieser Verwandtschaftsbande, sie pflegte die Verwandtschaftsbande. Wenn man ihr wehgetan hat, sie hat immer zu denjenigen hingegangen, der sie wehgetan hat, wenn er krank war, hat sie ihn besucht. Wie Rasulullah hat das gemacht mit dem Juden. Diese Frau geht immer zu Fuß Menschen besuchen. Sie versteckt immer Kleingeld in eine so kleine Tuch, verteilt seinen kleinen Kindern. Einfach so, obwohl sie selber im Not ist. Wallahi, die Frau war im Not. Bis am Ende des Lebens ist sie blind geworden. Allah. Sie ist blind geworden am Sterben. Sie lag am Sterben. Und Zeuge, die da waren, kenne ich auch, die haben mir selber erzählt. Sie sagen, Subhanallah, die Frau lag am Sterben und sagt, mach die Tür doch auf. Mach die Tür auf, hat sie gesagt. Sagt, warum lässt er die Männer, die im weiß angezogenen Regen stehen? Die weiß angezogenen Männer im Regen stehen. Mach doch die Tür auf. Da sagt die Frau, welche weißen Männer, welcher Regen? Weil jetzt derjenige, sie hat angefangen, das Jenseits zu sehen. Ab dem Moment, wo du den Todesengel siehst, du hast dich vom diesseitigen Leben schon verabschiedet. Du hörst deine Familie nicht mehr. Du siehst sie, sie sehen dich, aber es ist vorbei. Ab dem Moment ist Ende, du bist schon auf der Reise. Und dann sagt, welche weißen Männer? Sagt er, die stehen doch im Regen, lass sie doch rein. Kurz danach ist sie weg gewesen. Weil sie immer die Verwandtschaftsbande gepflegt hat und kennt den Hadith, derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt, Allah subhanahu wa ta'ala verlängert sein Alter, sein Leben. Und die Frau war fast 100 Jahre alt geworden. Und dann ist sie fortgegangen. Und ich habe die Frau subhanallah im Traum gesehen. Sie war in einem weißen Schiff, im Meer ganz blau. Und sie sagt zu ungefähr, astaghfirullah, sie sagt zu mir, ich möchte inshallah, dass du Hajj für mich verrichtest. Und er hat nicht ich gemeint im Traum, ich habe gefragt, sondern ihr eigener Sohn ist gemeint. Und das habe ich auch ihm gesagt, alhamdulillah. Aber das ist ein Zeichen für einen guten Abgang für diese Frau. Das heißt, liebe Brüder, inshallah, wir wollen alle gut von dieser Dunya gehen. Sagt der Fest, der Mu'min hat 5 Festtage. Nicht diese gesetzliche Festtage, sondern 5 Tage an dem er sich richtig freuen darf. 1, an dem Tag, an dem er das diesseitige Leben verlässt, als gläubiger Muslim. Das heißt, er hat sein letztes Wort ist La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah und ist weg. Das zweite war das, also das erste war das, dass er an dem Tag, wenn er keine Sünde begeht, das ist ein Festtag für den Muslim. An dem Tag, wo du keine Sünde begehst, ist ein Feiertag für dich. Du darfst feiern. Das hat Sayyidina Ali gesagt. Zweiter Tag, wenn er die Dunya verlässt, als gläubig. Das dritte am Tag, wenn er die Bedrängnisse des jüngsten Tages besteht, ohne Angst. Das vierte, wenn er Allah trifft und bekommt sein Buch mit seiner Rechten. Und das fünfte, wenn er über die Sirat, über die Brücke, über Jahannam schafft und trifft Allah im Paradies. Das sind 5 Feiertage für den Muslim, an dem der sich Muslim freuen darf. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala, jazakum Allah khair, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk.